wir schauen auf dich. Wir schauen auf deine Herrlichkeit und werden verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wir schauen auf deine Schönheit. Herr, du bist so schön. Du bist so herrlich, rein und voller Licht. Halleluja, der strahlende Morgenstern. Oh, der strahlende Morgenstern. Der strahlende Morgenstern. The bright morning star. Halleluja, wir verlieren uns in dir. Lass uns völlig in dich fallen. Den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Halleluja. Der alles für uns ist. Oh, danke, Herr. Alles Gute kommt von dir. Und ich danke dir für deine Liebe, dass deine Liebe heute Morgen hier ist und dass sie in unsere Herzen ausgegossen ist. Durch dich, Heiliger Geist. Oh, danke. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Oh, wir lieben dich. Die Schönheit des Heiligen Geistes. Die Schönheit des Heiligen Geistes. Die Schönheit. Weißt du, er weht mit seinem Wind. Er weht mit seinem Wind durch dich hindurch. Lass ihn durchwehen. Oh, lass ihn durchwehen. Lass ihn wehen. Lass ihn wehen mit seinem Wind. Oh, Herr, wir lassen dich wehen. Wir lassen dich wehen. Und er nimmt alles weg. Er nimmt alles weg. Alles weg, alles Komische. Alles, was krank war, alles, was merkwürdig war. Er nimmt es alles weg. Du musst ihn einfach nur durch dich wehen lassen. Lass ihn wehen durch dich. Und er ist stark. Er ist stark. Er ist die stärkste Kraft im ganzen Universum. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Wir haben den Stärksten der Starken in uns. Und unter uns und mit uns. Gehört unser Herz. Dir gehört unser Herz. Oh, ich danke dir für deine Gegenwart. Weißt du, atme ihn ein. Atme ihn ein. Lass dies eine Zeit, lass dieses Wochenende eine Zeit sein, wo du wirklich aus allem anderen raustrittst. Oh, du musst ihm nicht jetzt deine Liste aufzählen, was er alles tun sollte, sondern tu die Liste weg. Ich habe gemerkt, er hält sich nicht daran. Aber wenn wir die Liste wegtun, macht er viel mehr, als wir vorher gedacht haben. Oh, danke, Herr. Brauchst unsere Liste nicht. Oh, du kennst uns so viel besser. Du kennst uns wirklich. Ja, du kennst uns durch und durch bis auf den tiefsten Grund. Herr, und wir strecken uns danach aus, dich zu kennen, bis auf den tiefsten Grund. Danke, Herr, dass wir in einer Zeit leben, wo die Erkenntnis von dir, die Offenbarung, immer mehr zunimmt. Danke, Herr, dass wir dich immer tiefer kennenlernen in dieser Zeit. Oh, wir preisen dich. Herr, du kommst näher und du kommst näher. Und immer mehr ergreifen wir von dir und von deinem Wesen. Und immer mehr spiegeln wir dein Wesen wieder. Danke, Herr. Danke, dass alles Alte von uns weggeht. Immer mehr alle so sind wie du. die Welt überflutet wird mit kleinen Jesusen, Jesusmännern und Jesusfrauen. Wow, danke, weil die Welt braucht wie nie zuvor Jesusmänner und Jesusfrauen. Halleluja. Ich habe dir was mitgebracht, was T.L. Osborne gesagt hat, und es ist wirklich total stark. Unser Pastor hat es auch schon mal vorgelesen. Und er sagte, bevor du geboren wurdest, existiertest du in Gottes Gedanken, in seinem Plan. Er wusste, dass dich die Welt jetzt in dieser Zeit braucht. Er plante dich für eine besondere Aufgabe, die niemand außer dir auf der Erde erfüllen kann. Denn niemand kann das tun, was du hier auf Erden tun sollst. Niemand kann das tun, was du auf der Erde hier tun sollst. Halleluja. Also es kommt auf dich an. Und es soll kein Druck sein, sondern es ist eine Ehre. Und Gott stellt in dieser Zeit wirklich auch die Würde der Söhne wieder her. Halleluja. Wo der Feind uns mit Scham und mit Müll überschüttet hat, da geht dieser ganze Müll weg. Weißt du, das war ja nie Gott. Es war ja nie Gott. Sondern er stellt die Würde der Söhne wieder da. Diese Königswürde. Er hat uns bestimmt, Könige und Priester zu sein. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Sein. Danke, Herr. Und es macht uns nicht stolz, sondern das macht uns absolut demütig, weil wir wissen, wir sind abhängig von ihm. Aber wir lassen uns nichts anderes mehr erzählen. So, wir stehen zu dem, was er aus uns gemacht hat, wer er ist in uns. Halleluja. Und er hat uns so wunderbar gemacht. Jeden Einzelnen. Das heißt im Psalm 39, ich habe dich einzigartig und wunderbar gemacht. Und ich habe dich schon vor Grundlegung der Welt, Mutterleib, auserwählt, dass du jetzt in dieser Zeit diese besondere Aufgabe hast, die nur du erfüllen kannst. Und sage nicht, ich bin zu jung, und sage nicht, ich bin zu alt, sondern sage, dies ist meine Zeit. Sag mal, dies ist meine Zeit. Den Herrn der Herren immer besser kennenzulernen und auf dieser Erde zu repräsentieren. Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Botschafter. Und es ist noch mehr als ein Botschafter von der deutschen Regierung. Du bist ein Botschafter des Himmels. Wir sind Botschafter des Himmels. Und wir bringen den Himmel hier auf die Erde. Oh, Halleluja, danke, Herr. Weißt du, wir kommen aus dem Himmel. Danke, dass wir aus dem Himmel gekommen sind. Und aus dem Himmel kommen. Direkt auf die Erde. Und wo wir sind, manifestiert sich der Himmel auf Erden. Oh, Halleluja, nimm das gerade in dich auf und sag mal, wo ich bin, manifestiert sich der Himmel auf Erden. Jesus selbst, wo ich hingehe, geht Jesus mit. Und jeder lernt ihn kennen, wo ich bin, und hat die wunderbare Chance, ihn anzunehmen. Oh, Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, was für eine Würde. Was für eine Würde hast du uns gegeben, Herr. Wir preisen dich und wir feiern dich. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir jubeln dir zu. Danke. Danke, Jesus, dass du für immer da bist, dass du für immer unser Herr bist und uns so sehr liebst. Und uns heute den ganzen Tag auch und immer, jeden Tag mit dem Strom deiner Wonnen tränkst. Oh, Halleluja, die Ströme seiner Wonnen, sie sind da. Oh, lass dich nochmal richtig volllaufen mit den Strömen seiner Wonne. Seiner Wonnen, das sind nicht nur eine Wonne, sondern das sind Wonnen, Wonnen, Wonnen. Danke, dass du uns tränkst mit dem Strom deiner Wonnen, mit deiner Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Herr, und du wirst immer größer in uns und nimmst immer mehr Raum ein. Dass gar nichts mehr anderes übrig bleibt. Nicht mehr wir leben, sondern Christus. Christus lebt uns. Christus lebt in uns. Seine Liebe lebt uns. Wir sind erfüllt mit ihm. Jede Zelle von Kopf bis Fuß ist erfüllt mit ihm. Unser Verstand ist erfüllt. Unsere Seele ist erfüllt mit ihm. Nur mit ihm. Nicht mit den Gedanken dieser Welt. Die haben gar nichts mit uns zu tun. Und unser Geist sowieso, der ist voll von ihm. Oh, wir danken dir. Oh, eins mit dir. Eins mit dir. Stark in dir. Halleluja. Oh, wir danken dir so sehr. Danke für deine Gegenwart. Oh, er ist so stark hier. Er ist so stark in unserer Mitte. Oh ja. Oh, lass uns mal echt einen Jubelruf ihm geben. Juhu! Jetzt bekommen wir das Wort von unserer wunderbaren Catherine. Sind schon gespannt. Halleluja. Und werden weiter vom Strom seiner Wonnen getränkt. Halleluja. Nimm alles auf. Auch ihr im Livestream seid voll mit dabei. So als ob ihr selbst hier wärt. Nehmt alles auf. Zieht es. Halleluja. Und wir werden zusammen verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Guten Morgen. Guten Morgen. Halleluja. Halleluja. I love that you are again talking about of drinking the river of his loving kindness for us. Ich liebe es, dass ihr wieder davon sprecht, von dem Fluss seiner liebenden Freundlichkeit zu sprechen. It's so easy to pray and to connect with the Lord in worship here. Es ist so einfach zu beten und mit dem Herrn im Lobpreis zu verbinden, sich verbinden hier. So good. So gut. Well, Father, today we say thank you. Vater, heute sagen wir Danke. We receive your grace. Wir empfangen deine Gnade. We receive your grace for forgiveness. Wir empfangen deine Gnade für Vergebung. We receive your grace for strength. Wir empfangen deine Gnade und Stärke. We receive your grace for all the prayers that we've prayed. Wir empfangen deine Gnade für all die Gebete, die wir gebetet haben. We receive your grace to be witnesses. Wir empfangen deine Gnade, Zeugen zu sein. We receive your grace for your provision. Wir empfangen deine Gnade für Versorgung. We receive your grace. Wir empfangen deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. It is so wonderful to be here. Halleluja. Es ist so wunderbar hier zu sein. Halleluja. Praise the Lord. Preist den Herrn. Just during worship, just briefly, I felt to put my hand on my husband's back. Während dem Lobpreis hatte ich so empfunden, dass ich meine Hand auf den Rücken meines Ehemanns legen sollte. He doesn't have any physical needs or anything that I was feeling to pray for. Aber er hat da keine körperliche Not oder so, für die ich dachte, dass ich beten müsste. But I just felt the prompting of the Lord to lay hands on him and bless him. Aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass ich meine Hände auf seinen Rücken legen soll und ihn segnen soll. And as I did, I felt the anointing increase. Und als ich das getan habe, habe ich gespürt, wie die Salbung zugenommen hat. Because it's a spiritual principle. Weil es ist ein geistliches Prinzip. Give and it will be given unto you. Gib und es wird dir gegeben werden. Pressed down, shaken together and running over. Und es wird über dich drüber gehen, ja. And when we bless, und wenn wir segnen, we receive blessing multiplied to us. Dann empfangen wir Segen, der multipliziert wird in uns. And this is the privilege we have of giving and blessing other people. Und das ist das Privileg, das wir haben, dass wir geben und andere Leute segnen können. We receive the blessing of the Lord multiplied back to us. Wir empfangen den Segen Gottes, der zu uns zurückmultipliziert wird. And today we have the opportunity of blessing. Und heute haben wir die Gelegenheit zu segnen. And as soon as we do that, increase of blessing will flow. Und während wir das tun, wird ein zugenommener Segen fließen. Who has ever experienced that when you sense the anointing and you put your hand on someone else to bless them, that you felt an increase of that anointing? Wer hat das schon mal erlebt, dass wenn du jemanden gesegnet hast, dass du dann selber die Zunahme des Segens bei dir gespürt hast? It's true, isn't it? Das stimmt, richtig? As you release the anointing increases. Wenn du die Salbung freisetzt, dann wird die Salbung größer. Now this is something I love to do for people. Und da, ich liebe es, das für Leute zu tun. If I get the opportunity, like I was in Stuttgart the other day. Wenn ich da die Gelegenheit bekomme, ich war zum Beispiel in Stuttgart vor ein paar Tagen. I discovered Outlet City. Da habe ich so ein Outlet Center gefunden. Wow. Wow. Metzingen. In Metzingen. Wow. Wow. And wow, really fun. Good for girls. Das ist schön für Frauen. But I went to a little cafe and to get a drink. Und dann bin ich da in so ein Café gegangen, um was zu trinken. And they didn't have anything to drink. They only had ice cream. Aber die hatten gar nichts zu trinken. Die hatten nur Eis. So I asked for a bottle of water. Also habe ich nach einer Flasche Wasser gefragt. And she gave me a bottle of water and she said, we don't sell water, but here you can have this. Und sie hat mir dann eine Flasche Wasser gegeben, hat gesagt, ich verkaufen wir die nicht, aber hier, die kannst du haben. Like, wow. Und ich dachte, wow. So I said, can I just pray a blessing on you? Und habe ich gesagt, ja, kann ich einfach dich segnen? She said, sure. Und sie hat gesagt, natürlich. I just got to bless her in the name of Jesus. Hold her hand and release a blessing. Dann habe ich ihre Hand genommen und habe einfach einen Segen freigesetzt. And you know, it's so easy. Und weißt du, das ist einfach. That's the way I often begin a conversation about God. So fange ich oft eine Unterhaltung über Gott an. Can I just release a blessing? Kann ich einfach einen Segen freisetzen? Because I know that if I can touch them and pray for them. Weil ich weiß, wenn ich sie berühren kann und für sie beten kann. The anointing will be multiplied. Dann wird die Salbung sich multiplizieren. And they will encounter the love of God. Und sie werden der Liebe Gottes begegnen. Halleluja. Halleluja. Jesus was the friend of sinners. Und Jesus war ein Freund der Sünder. He didn't come to judge the world and condemn the world. He came that the world might be saved through him. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu retten durch ihn. Corinthians chapter 2 verse 4 says, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. In Korinther 2, Vers 4 heißt es, und meine Predigt war nicht in überzeugenden Worten, sondern in der Weisung der Kraft. You know, as we look at this next generation or Gen Z, Wenn wir einfach uns die kommende Generation anschauen, die Gen Z. Their worldview is different. Sie haben einen anderen Blick auf die Welt. For centuries, the world has held generally a very liberal worldview. Since the Renaissance, we've had a very liberal worldview. Also eigentlich seit der Renaissance hatte die Welt eigentlich einen sehr liberalen Blick auf die Welt. Where reason is king. Wo die Vernunft regiert. It was all about discovering truth. Es ging immer darum, die Wahrheit zu entdecken. Mentally. Mit dem Verstand. And there was very little room and general disdain for the supernatural. Und da war wenig Platz und eigentlich auch so ein Herabblicken auf das Übernatürliche. And so reason was king. Also die Vernunft war der König. But today there is a new worldview. Aber heute gibt es da einen neuen Blick auf die Welt. Scholars would tell us that it's a post-liberal worldview. Die Gelehrten nennen es einen postliberalen Weltblick. Where everything's changed. Und wo alles sich geändert hat. Reason isn't the king anymore. Vernunft ist nicht mehr der König. It's what is my truth. Sondern da geht es darum, was ist meine Wahrheit? What's true for me is true. Was für mich sich wahr anfühlt, ist wahr. In other words, experience is king. Also auf, in anderen Worten ist die Erfahrung ist jetzt der König. And when we understand the language of the world, und wenn wir die Sprache der Welt verstehen, we can speak that language to release the kingdom. Dann können wir diese Sprache sprechen, um das Königreich freizusetzen. More than ever, the world isn't looking for a reasoning argument to believe in Christ. Mehr als je zuvor sucht die Welt nicht nach einem vernünftigen Argument, um an Christus zu glauben. They want to experience him. Sie wollen ihn erleben. Now we could get there's so lots of things that are wrong about truth that is just experiential. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die falsch damit sind, mit einer Wahrheit, die nur auf Erfahrung basiert. And there's lots of things that are wrong about truth that is just academic and mental. Aber es gibt auch vieles, was falsch ist mit einer Wahrheit, die nur akademisch oder im Verstand ist. There is only one solid truth. Sondern es gibt nur eine wirkliche Wahrheit. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Und Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. And whether he is however he is received, it is him that will unlock people's hearts. Und wie auch immer er empfangen ist, wird, es ist er, der die Herzen der Menschen aufschließen wird. The Spirit of Truth will reveal Christ. Der Geist der Wahrheit wird Christus offenbaren. The Spirit of Truth will reveal the Father. Der Geist der Wahrheit wird den Vater offenbaren. But we have the opportunity to pray for people in a way where they can experience him. Aber wir haben die Gelegenheit, für Leute zu beten auf eine Weise, wie sie ihn erfahren können. You know, when I was a teenager, just 12 years old actually. Als ich ein Teenager war, da war ich gerade 12. I was at a youth camp. Da war ich in einem Jugendcamp. And I was lifting up my hands like everybody else and singing to the Lord. Ich habe die Hände gehoben wie jeder andere auch und habe zum Herrn gesungen. I believed in Jesus. Ich habe an Jesus geglaubt. But I got honest with him. Aber ich war ehrlich mit ihm. I said, Lord, I believe in you. Ich habe gesagt, Herr, ich glaube an dich. But I can't see you and I don't know you. Aber ich kann dich nicht sehen und ich kenne dich nicht. It's very hard to sing to somebody I can't see and I don't know. Und es ist schwierig, zu jemandem zu singen, den ich nicht sehen kann und den ich nicht kenne. Help. Hilf mir. And right there in worship. Und mitten da im Lobpreis. Suddenly the eyes of my understanding were enlightened in the knowledge of him. Wurden auf einmal die Augen meines Verständnisses erleuchtet in der Erkenntnis von ihm. It was an encounter conversion experience in worship. Und es war eine Begegnungserlebnis. Suddenly I knew who I was talking to. Auf einmal wusste ich, mit wem ich da spreche. And it's made my prayer life and my worship life completely different. Und es hat mein Gebets- und Anbetungsleben komplett verändert. From that day on, I've never been content just to sing a song about him. Seitdem war ich nicht mehr einfach zufrieden, einfach nur so ein Lied über ihn zu singen. I have to see him with the eyes of my heart. Ich muss ihn sehen mit den Augen meines Herzens. I have to connect with him. Ich muss mit ihm in Verbindung treten. So often we see Jesus before he was about to do a mighty miracle. Oft sehen wir Jesus, bevor er ein Wunder getan hat. We read about him lifting his eyes to heaven. Und wir lesen dann von ihm, wie er seine Augen zum Himmel gehoben hat. Or raising his eyes to heaven. Oder seine Augen zum Himmel gehoben hat. Before he multiplied the loaves and the fishes. Bevor er zum Beispiel das Brot und die Fische vermehrt hat. We read about him lifting his eyes to heaven. Lesen wir davon, dass er seine Augen zum Himmel gehoben hat. Before he opened the deaf man's ears. Bevor er die Ohren des Tauben geöffnet hat. We read he lifted his eyes to heaven. Lesen wir, dass er seine Augen zum Himmel gehoben hat. And with a deep sigh said, Epaphra, be opened. Und mit einem tiefen Seufzen hat er dann gesagt, Hey Vater, sei geöffnet. We read him lifting his eyes to heaven before he called Lazarus, come out. Wir sehen, wie er seine Augen zum Himmel gehoben hat, bevor er gesagt hat, Lazarus, komm heraus. And the disciples noticed he had something they didn't have. Und die Jünger haben gemerkt, der hat da etwas, was wir nicht kennen. He knew who he was talking to. Er wusste, mit wem er spricht. He had a connection. Er hatte eine Verbindung. And that's the connection. They said, "Teach us how to pray like that." Und das ist die Verbindung, wo sie gesagt haben, lehre uns, wie man so betet. So he said, "When you pray, pray like this." Und deswegen hat er gesagt, ja, wenn ihr betet, dann betet so. Our Father. Unser Vater. My Father and your Father. Mein Vater und dein Vater. In other words, the same connection you see me having with him. In anderen Worten, dieselbe Verbindung, die du siehst, die ich mit ihm habe, is what you now have. Ist die du jetzt hast. You can look with an expectation that the Holy Spirit will reveal him to you. Du kannst mit einer Erwartung nach umschauen, dass der Heilige Geist sich dir offenbaren wird. That you could speak directly to him. Und dass du direkt zu ihm sprechen kannst. Aware of and knowing who you're talking to. Im Bewusstsein und wissend, mit wem du sprichst. When I send an email, wenn ich eine E-Mail schreibe, I have relative confidence that the person on the other side will hear me. Habe ich eine gewisse Sicherheit, dass die Person auf der anderen Seite mich hören wird. But as happened recently, the emails can stop working, it might not get through, they might not see it. Aber was ab und zu auch passiert ist, dass einfach die Mails nicht durchkommen oder sie einfach irgendwo hängen bleiben. But if I come up to Pastor Georg, aber wenn ich zu Pastor Georg komme and I look him in the eyes, und ich schaue ihm in die Augen and I say, would it be okay, und ich sage ihm, wäre es in Ordnung, if maybe tonight we could get some ice cream. Wenn wir uns heute Abend ein bisschen Eis holen würden. Ah, I'll ask you. Would it be all right if we get some ice cream tonight? Wäre es okay, wenn wir Eis holen? I saw it in his face. Ich habe es in seinem Gesicht gesehen. And therefore I know. Und deswegen weiß ich. I know I'm going to get ice cream. Ich weiß, ich werde jetzt ein Eis bekommen. Because I saw it in his face for myself. Weil ich habe es selbst gesehen in seinem Gesicht. Whereas if I send an email. Aber wenn ich jetzt eine E-Mail schreiben würde. He may or may not see it. He may or may not remember. Vielleicht sieht er es gar nicht, vielleicht vergisst er zu antworten. You've got the car. Maybe you could take us for ice cream. Du hast das Auto, vielleicht kannst du uns. I have the yes, because I saw it. I saw it. Jetzt habe ich es gesehen. I have full confidence. Jetzt habe ich volle Sicherheit. When I have seen his smile. Als ich ihn lächeln gesehen habe. I have faith to know that I have what I've asked for. Habe ich den Glauben, dass ich das bekomme, was ich gebeten habe. Und das ist die Art von Verbindung, die Gott möchte, dass wir mit ihm haben, und zwar die ganze Zeit. So that when we pray, we're not just putting it out there, hoping that he'll pick it up, hoping he'll see it, hoping he'll hear it. Dass, wenn wir beten, dass wir nicht nur irgendwie hoffen, dass er es schon irgendwann antworten wird. I'm communicating directly with God. Sondern ich kommuniziere direkt mit ihm. You know, we have a connection. Weißt du, wir haben eine Verbindung. Because I see your eyes. Weil ich sehe deine Augen. And the Holy Spirit wants to give that to each one of us. Und der Heilige Geist möchte das jedem von uns geben. I remember many years ago. Ich weiß, vor vielen Jahren. My eldest daughter was away from the Lord. Da war meine älteste Tochter nicht mit dem Herrn. Oh, and I would cry every day. Und ich habe jeden Tag geweint. And then every second day for the next year. Und dann auch jeden zweiten Tag im nächsten Jahr. And every Mother's Day, every birthday, every Christmas. Jeden Muttertag, an jedem Geburtstag, immer an Weihnachten. Anybody understand what I'm talking about? Versteht ihr, wovon ich rede? Yeah, because can a woman forget her child? Weil wie kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Have not compassion on the son of her womb. Und nicht Leidenschaft mit ihrem Kind haben. Yeah, you know, and oh, it was so hard. I thought I would just give up ministry. Und es war so schwer, ich dachte schon, ich werde den Dienst aufgeben. Ich dachte, ja, wenn ich mein Kind schon nicht gut erziehen kann, wie kann ich dann qualifiziert sein, das Evangelium zu predigen? And one day as I was getting off an airplane, I saw a banking sign. Und eines Tages, als ich von einem Flugzeug rauskam, habe ich so ein Schild von so einer Bank gesehen. And it was strange. It was this banking sign, and it was a father with his hand in his head like this. Und es war so eine Werbung, wo der Vater mit seiner Hand so. And the caption was, "Am I a good father?" Und die Unterschrift war so: Bin ich ein guter Vater? And I heard the Lord speak to me. Und ich habe gehört, wie der Herr zu mir gesprochen hat. He said, am I a good father? Und hat gefragt, bin ich ein guter Vater? I said, you're the perfect father. Und habe ich gesagt, ja, du bist der perfekte Vater. He said, do my children always behave themselves? Und dann hat er gefragt, ja, verhalten sich meine Kinder immer richtig? And he helped me so much to understand that he wanted me to continue ministering. Und es hat mir so sehr geholfen zu verstehen, dass ich meinen Dienst weiterführen soll. But I remember one night feeling an urgency to go and pray. Aber ich weiß noch, eines Nachts hatte ich diese Dringlichkeit gespürt zu beten. It's like 9 o'clock at night. Also es war 9 Uhr am Abend. I just went into my bedroom and I started interceding for my daughter. Und ich bin in mein Schlafzimmer gegangen und habe Fürbitte geleistet für meine Tochter. And I was praying in the spirit for about 20-30 minutes. Und ich habe im Geist gebetet für so 20-30 Minuten. And I got a phone call from her. Und dann habe ich einen Telefonanruf von ihr bekommen. And she said, "Mom, you are not going to believe what just happened." Und sie hat gesagt, Mama, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. During the time that she was away from the Lord, I sowed the pain of her not walking with the Lord for double recompense. Als sie nicht mit dem Herrn unterwegs war, habe ich den Schmerz, den sie hatte dafür, dass sie nicht mit dem Herrn untergegeben hat, und habe da die Wiederherstellung angefordert. Ja, doppelte Wiederherstellung gefordert. Ja. The Bible says, those who sow in tears shall reap in joy. Weil die Bibel sagt, diejenigen, die in Tränen sehen, werden Freude ernten. And they will doubtless come, bringing their sheaves with them. Und wenn der Zweifel kommt, werden sie ihre Schafe mit ihm bringen. And during that time she was away from the Lord, our church went from being predominantly middle-aged to being full of young people my daughter's age. Und während sie weg war, also weg vom Herrn war, ist unsere Gemeinde von Leuten, die eher so im mittleren Alter war, hat sich so transformiert, dass sie sehr viele junge Leute hatten wir dann. And while I was interceding for my daughter in my bedroom that night. Und als ich Fürbitte geleistet habe für meine Tochter in meinem Schlafzimmer damals. One of these young couples that had joined our church and started dating. Eines der jungen Paare, die in unsere Gemeinde gekommen waren und die auch zusammen waren oder gedatet haben. They went on a prayer drive. Die sind auf so eine Gebetsfahrt gegangen. Just looking, being led by the Holy Spirit, who to pray for, who to share the gospel with. Einfach vom Heiligen Geist geleitet gegangen, für wen sie beten sollen, mit wem sie das Evangelium teilen sollen. And they drove past a restaurant downtown. Und sie sind an einem Restaurant in der Innenstadt vorbeigefahren. And they saw this young woman coming out of the door. Und sie haben diese junge Frau gesehen, die da aus der Tür rauskam. And the Holy Spirit said, "Go and pray for her." Und der Heilige Geist hat ihnen gesagt, geht und betet für sie. But they reasoned, it's dark, it's late, maybe we'd intimidate her, we don't want to scare her, maybe we'll just keep driving, look for somebody Aber else. Sie dachten, es ist schon spät, es ist dunkel, wir wollen sie nicht einschüchtern, vielleicht gehen wir einfach weiter. But the Holy Spirit said, no, go and pray for her. Aber der Heilige Geist hat gesagt, nein, geht und betet für sie. Meanwhile, I'm at home interceding. Und in der gleichen Zeit war ich daheim und habe Fürbitte geleistet. So they turned around, but she'd gotten into a friend's car and had gone around the corner to put some makeup on to go somewhere else. Und dann sind sie umgedreht, um zu ihr zu gehen, aber da war sie schon weg. Sie ist irgendwo nach hinten rausgegangen, um Make-up aufzutragen für woanders, wo sie hin wollten. So they said, "All right, Lord, where did she go?" Und dann haben sie gesagt, okay, Herr, wo ist sie jetzt hin? And he gave them directions to where she was. Und die haben ihn hat ihnen genau gesagt, wo sie hin sind. And so they came up to her car. Also kamen sie zu ihrem Auto. And they said, "Don't freak out, we're Christians." Und sie haben gesagt, jetzt dreh nicht durch, wir sind Christen. We felt the Lord tell us specifically to pray for you. Wir haben gespürt, dass der Herr uns gesagt hat, wir sollen für dich beten. And she was with her friend. Und sie war mit ihrer Freundin unterwegs. And they began to prophesy over her friend and over her. Und sie haben über ihre Freundin und über sie prophezeit. And Jessica started telling her friend, "I know about this. This is okay. It's good." Und dann hat sie gesagt, ich kenne das. Das ist okay. Das ist gut. And then she said to them, Where do you guys go to church? Und dann hat sie sie gefragt, in welche Gemeinde geht ihr denn? They said we go to a place called Glory City Church. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen in diese Gemeinde, die heißt Glory City Church. And Jessica said, that's my mom's the pastor there. Und dann hat meine Tochter gesagt, meine Mama ist da die Pastorin. And she called me to say, you'll never believe what happened. Und sie hat mich dann angerufen und hat gesagt, du wirst mir nicht glauben, was passiert ist. And that was the beginning of her coming home to us and coming home to Christ. Und das war der Anfang davon, dass sie nach Hause zu uns kam und auch wieder zu Christus. You see, they didn't go with an argument or a logic. Weißt du, die sind nicht mit einem guten Argument gekommen oder mit viel Logik. They had an experience. Sondern sie hatten eine Erfahrung. God has sent me to talk to you. Gott hat mich gesendet, zu dir zu sprechen. And they were praying blessing and they were prophesying. Und sie haben es gesegnet und sie haben prophezeit. And she recognized the supernatural power of God. Und sie hat die übernatürliche Kraft Gottes gesehen. And you know, when they did that, it was as though they had done it to me personally. Und als sie das gemacht haben, war das wie wenn sie das mir persönlich getan hätten. And that's how God feels when we go to talk to somebody. Und so fühlt es sich an, wenn wir für Gott an, wenn wir mit jemandem reden. Imagine you had a child and that child was abducted when they were very young and had been raised by other people. Stell dir mal vor, du hättest ein Kind und das wurde entführt, als es noch sehr jung war und von anderen Leuten aufgezogen. And you spent everything you had searching for them. You'd never given up and you kept looking for them. Und du hättest alles gegeben, um nach dem Kind zu suchen. Du hast immer nicht aufgegeben, nach ihm zu suchen. And then a friend of yours saw them on a bus. Und dann hätte ein Freund von dir ihn in einem Bus gesehen. Now imagine if they came back to you and said, "We saw your daughter on the bus." Und jetzt stell dir mal vor, dass sie dann zu dir kommen und sagen, wir haben deine Tochter in diesem Bus gesehen. You as a parent would be saying, "Wow, really? Did you tell her we're looking for her?" Und du würdest doch als Elternteil dann sagen, oh, wirklich, hast du ihnen gesagt, dass wir nach ihr suchen? Did you tell her about us? Hast du ihr von uns erzählt? That she has parents who love her, that's looking for her. Dass sie Eltern hat, die sie lieben, die nach ihr suchen. And imagine if the person said back to you, "Oh, well, I didn't want to make her feel uncomfortable." Und stell dir mal vor, dann sagt die andere Person zu dir, ja, ich wollte jetzt nicht, dass sie sich komisch fühlt. You know, when we actually reach out and love somebody and tell them, "Your father, he's been looking for you your whole life. He's been calling you home your whole life." Weißt du, wenn wir uns zu Leuten ausstrecken und ihnen wirklich davon erzählen und sagen, hey, dein Vater, er sucht nach dir schon ein ganzes Leben. He's actually given his whole life for you and he loves you. Er hat sein Leben für dich gegeben und er liebt dich. And he has great plans for your life. Und er hat große Pläne für dein Leben. And he's longing to have relationship with you. Und er sehnt sich danach, eine Beziehung mit dir zu and haben. And he's done everything, prepared everything for you to be able to come to him. Und er hat alles getan, damit du zu ihm kommen kannst. This is the privilege we have of sharing the gospel. Und das ist das Privileg, dass wir das Evangelium teilen können. And when we relegate it to, "Well, I'm not really qualified to share the gospel." Und wenn wir das dann so weglegen und sagen, ja, ich bin nicht wirklich qualifiziert, das Evangelium zu predigen. Or when we think, I don't like conflict. I don't want to take a risk that they'll get angry. Oder du sagst, ich mag Streit nicht oder ich will nicht dieses Risiko eingehen. Or I don't really want to get uncomfortable and, you know, go out, put myself out there and share. Ich möchte nicht danach draußen gehen und Dinge mitteilen. We miss the opportunity to release blessing. Dann entgeht uns die Gelegenheit, einfach einen Segen freizusetzen. We miss the opportunity to bless the Father. Dann entgeht uns die Gelegenheit, den Vater zu segnen. When people tell me that they pray for me or they pray for my family. Wenn Leute mir sagen, dass sie für mich beten oder dass sie für meine Familie beten, I take that so personally. Dann nehme ich das echt sehr persönlich. Or if they tell me they're praying for our church, I take it so personally. Oder wenn sie sagen, sie beten für meine Gemeinde, das ist sehr persönlich für mich. The Bible says, "As much as you've done it to the least of these, my brethren, you've done it to me." Die Bibel sagt es, das, was ihr am geringsten meiner Brüder angetan habt, das habt ihr mir angetan. Every time you've released a blessing. Jedes Mal, wenn du einen Segen freisetzt. Every time you have reached out to somebody in the name of the one who loves them more than life. Jedes Mal, wenn du dich ausgestreckt hast nach jemandem im Namen von dem, der sie mehr liebt als das Leben. You've done it to him. Dann hast du es für ihn getan. You've moved the heart of the Father. Dann hast du das Herz des Vaters bewegt. Even if they spat in your face. Sogar wenn sie dir dann ins Gesicht spucken, you've blessed the heart of your father. Hast du das Herz deines Vaters gesegnet. You've released the truth of who their father is. Du hast die Wahrheit von dem, wer der Vater ist, freigesetzt. And then at some point the Holy Spirit will remind them that their father is good. Und dann an einem Punkt wird der Heilige Geist sie daran erinnern, dass ihr Vater gut ist. And whether you are the one that gets to reap immediately. Und ob du dann derjenige bist, der das direkt ernten kann. Or to sow the seed that the Father is good and he loves you and he wants to have relationship with you. Oder ob du nur den Samen siehst, dass der Vater gut ist und eine Beziehung mit ihm möchte. You've blessed the Lord. Du hast den Herrn gesegnet. You've touched his heart. Du hast sein Herz berührt. And you feel the pleasure of God. Und dann spürst du das, den Wohlgefallen Gottes. The joy of the Lord will be your strength. Die Freude am Herrn wird unsere Stärke sein. Even like Stephen, when he was being stoned to death. Sogar bei Stephanus, als er zu Tode gesteinigt wurde. When the Pharisees were gnashing their teeth at him. Als die den Pharisäer so richtig die Zähne gegen ihn geknirscht haben. Have you ever had anyone gnash their teeth at you? Hast du schon mal das gehabt, dass jemand so richtig die Zähne gegen dich geknirscht hat? I've had it a couple of times. It's like such extreme anger. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Das ist so extremer Zorn. So. Okay. That's what they were doing. Und das haben sie getan. Gnashing their teeth. They were so murderously angry. Die waren so wütend. And you know what the Bible says? Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Stephen staring into heaven. Das heißt, Stephanus hat in den Himmel geschaut. They observed that his face shone like that of an angel. Und sie haben gesehen, dass sein Gesicht gestrahlt hat wie das von einem Engel. And as they were hurling stones at him. Und während sie Steine auf ihn geworfen haben. He says, I see the Lord standing at the right hand of the Father. Hat er gesagt, ich sehe den Herrn, wie er zur Rechten des Vaters steht. Oh, don't hold their sins against them, Lord. Und er hat gesagt, er halt diese Sünden nicht gegen sie her. Wow. What did he have? Was hatte er? He had the connection. Er hatte die Verbindung. He didn't have an intellectual understanding of God. He had a real connection. Er hatte nicht nur ein intellektuelles Verständnis von Gott, sondern er hatte eine Verbindung. He was drinking from the river of God's pleasure for him. Er hat getrunken von dem Fluss Gottes Wohlgefallen für ihn. It's the peace that passes understanding. Es ist der Frieden, der allen Verstand übersteigt. It's the joy of the Lord that is our strength. Es ist die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. It's what a life that it's no longer me who lives, but Christ who lives in me looks like. Es ist wie das Leben aussieht, wo es nicht mehr ich bin, der lebt, sondern wo Christus mich lebt. You know, I used to try to do this die to self thing. Ich habe immer versucht, dieses stirb dir selber probiert. I thought when I read I die daily that I had to really work hard at trying to kill my flesh. Ich habe gedacht, dass das heißt, wenn es heißt täglich unserem Selbst sterben, heißt das, ich muss wirklich versuchen, mein Fleisch täglich zu töten. Oh, you wicked flesh, sort my life out. And someone told me it's like trying to crucify yourself. Und jemand hat dann auch mal gesagt, ja, das ist wie, wenn du versuchst, dich selbst zu kreuzigen. You might be able to get one hand in. Vielleicht kriegst du eine Hand rein. And one foot. Und auch einen Fuß. Or your both feet maybe. Vielleicht sogar beide Füße. But then you got your other arm still flapping. Aber der andere Arm ist dann immer noch frei. You just can't do it. Das geht einfach nicht. Physically impossible to crucify das ist, yourself. Das ist physisch unmöglich, sich selbst zu kreuzigen. So then someone thought that they'd say, oh, well, maybe that's what the church is for. Und to help you do the other arm. Dann hat jemand gesagt, ja, vielleicht ist dafür die Gemeinde da, dass sie dir mit dem anderen Arm noch helfen. That's not good theology. Das ist keine gute Theologie. But we get this idea, oh, I wish if only I could die to self, then I could experience this glory life. Aber vielleicht denken wir manchmal so, ah, wenn ich mir nur selbst sterben könnte, dann könnte ich dieses Herrlichkeitsleben leben. But joining in a daily reckoning yourself dead. Aber sich täglich für tot erachten. And joining with the death, burial and resurrection of Jesus. Und sich eins machen mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Is not something we do by our works. Ist nicht etwas, was wir durch Werke tun. It's something we do by faith in his great grace. Sondern im Glauben in seine große Gnade. Every day I come before the Lord and I present my life as a living sacrifice. Jeden Tag komme ich vor den Herrn und ich präsentiere ihm mein Leben als ein lebendiges Opfer. I read in Genesis. I was doing a nice slow read through the book of Genesis. Ich habe mal so langsam durch das erste Buch Mose gelesen. It's really good to read through whole books of the Bible and take it verse by verse. Es ist wirklich gut, so durch die ganze Kapitel der Bibel zu lesen und die einfach Vers bei The word of für Vers für Vers aufzunehmen. The word of God will nourish you. Weil das Wort Gottes will dich ernähren. But I began to notice that every time someone built an altar to the Lord, God responded by blessing. Und ich habe dann einfach festgestellt, dass jedes Mal, wenn jemand einen Altar gebaut hat für Gott, dass Gott darauf reagiert hat, indem er ihn gesegnet hat. I saw how Noah, when he came out of the ark, the first thing he did was build an extravagant altar. Als Noah aus der Arche kam, das erste, was er gemacht hat, war, einen großen Altar zu bauen. And God responded by blessing. Und Gott hat darauf geantwortet, indem er ihn gesegnet hat. And so I thought, every day I'm just going to build an altar in my imagination before the Lord. Und so habe ich gedacht, jeden Tag werde ich einfach einen Altar vor Gott bauen in meiner Vorstellung. And I'm going to bring him everything I want him to bless. Und ich werde ihm alles bringen, was ich möchte, dass er segnet. I put myself on the altar. Und ich bringe mich selbst auf den Altar. I say, Father, I thank you. I thank you. I give you my life, and I thank you that you respond with blessing. Und ich sag, Vater, ich gebe dir mein Leben, und ich danke dir, dass du mit Segen antwortest. I bring you my husband. Thank you that you respond by blessing him. Und ich bring dir meinen Ehemann, und ich danke dir, dass du darauf reagierst, indem du ihn segnest. If you're married, please pray for your spouse every single day. Wenn du verheiratet bist, dann bete für deinen Partner jeden Tag. Your life will get better. Dann wird dein Leben besser. I put my children and my staff and my monthly partners and my intercessors on the altar. Ich bringe meine Kinder, mein Team und meine Partner einfach hier immer vor den Altar. And I put everything I'm responsible for on the altar. Ich bringe alles, wofür ich auch verantwortlich bin, vor den Altar. And by faith I thank him that you are going to respond by blessing. Und im Glauben danke ich ihm, dass er durch Segen mit Segen reagieren wird. Like it says in the Psalms, morning by morning I come and I present my life, I lay out the pieces of my life on your altar. Es heißt auch in dem Psalm, Tag für Tag komme ich und ich lege mein Leben vor dich auf den Altar. And I wait for your response. Und ich warte auf deine Antwort. I wait for your fire to fall. Ich warte, dass dein Feuer fällt. I wait for your blessing to come. Ich warte, dass dein Segen kommt. I've been watching this happen ever since I've been doing this intentionally. Und ich habe gesehen, wie das passiert ist, seit ich angefangen habe, das bewusst zu tun. I bring my father, who is a medical doctor, that had been, he said he'd been intellectually educated out of religion at university. Ich habe meinen Vater, der war ist Arzt und hat gesagt, er ist intellektuell aus dem Glauben heraus erzogen worden. He used to call us Hallelujah Flopdowns. Er hat uns Hallelujah Umfaller genannt, oder? Because he thought we just say Hallelujah and flop down. Weil wir einfach Hallelujah sagen und dann auf den Boden fallen. I love him, but I didn't get to grow up with him. Mom and Dad were divorced when I was very young. Ich liebe ihn, aber ich bin nicht mit ihm aufgewachsen, weil meine Eltern sich scheiden haben lassen. But he'd never heard me preach. Aber er hatte mich nie predigen gehört. Until one day we managed to get him to come and serve on a medical mission. Aber eines Tages haben wir es geschafft, dass er gekommen ist und auf so einer medizinischem Einsatz ausgeholfen hat. And a lady who was bent over like a number seven with arthritis, her spine was fused, came to see my doctor in Cambodia. Und das war came to see my father in Cambodia. Das war in Kambodscha und da war so eine Frau, die hatte Arthritis und war dann so gebeugt und die ist zu meinem Vater gekommen. And so he diagnosed her, prescribed some anti-inflammatories. Und er hat sie einfach diagnostiziert und hat einfach da ein bisschen Medizin verschrieben. And then she went and she went into another room where they shared the gospel with her. Und dann ist sie weitergegangen und ist im nächsten Raum haben sie einfach ihr das Evangelium mitgeteilt. And they prayed for her. Und sie haben für sie gebetet. And nothing really happened. Und es ist nicht wirklich was passiert. And finally one of the Cambodian pastors just said, "Oh, can I just pray one more time?" Und dann hat einer der dieser Pastoren aus Kambodscha gesagt, "Kann ich einfach noch einmal beten?" And all of a sudden she stood up like this. Und auf einmal stand sie ganz gerade. And she walked back past my father's desk. Und dann ist sie direkt bei meinem Vater direkt vorbeigelaufen. And he just looked at her. Und er hat sie einfach so angeschaut. And after that, he started watching me on Daystar. Und dann hat er angefangen, mich im Fernsehen auf Daystar anzuschauen. And he changed his whole attitude. Und er hat seine ganze Einstellung verändert. Instead of mocking Christians, ja, statt dass er sich über Christen lustig gemacht hat, he had a completely different attitude. Hat er eine ganz andere Einstellung gehabt. But then, last year, und letztes Jahr I got a phone call from him on FaceTime. Habe ich auf FaceTime einen Anruf von ihm bekommen. And I said, "Oh, hi. What are you doing in a hospital robe?" Und dann habe ich gesagt, "Oh, hi, was machst du denn in so einer Krankenhauskleidung?" He said, "Well, funny thing." Und er hat gesagt, "Ja, lustige Geschichte." "I was playing tennis and my heart was doing something funny and tomorrow they want to put a pacemaker in." Ich habe Tennis gespielt und irgendwie hat mein Herz sich komisch verhalten und jetzt wollen sie da so einen Herzschrittmacher einbauen. "And your brother says that I should ask you to pray for me." Und dein Bruder hat gesagt, ich soll dich bitten, für mich zu beten. My brother wasn't yet saved. Und mein Bruder war zu dem Zeitpunkt noch nicht errettet. But I had been talking to him. Aber ich habe mit ihm gesprochen. And so I prayed for my father. Also habe ich für meinen Vater gebetet. And he started to cry. Und er hat angefangen zu weinen. And then he said, "Oh, that's enough, go and eat your dinner." Und dann hat er gesagt, "Okay, das reicht jetzt, du kannst essen gehen." So I went and I prayed. Also habe ich gebetet. And then I called him back. Und dann habe ich ihn angerufen wieder. He said, "When you started praying, light came into the room." Und er hat gesagt, als du angefangen hast zu beten, kam Licht in den Raum. And then he started saying, "I'm sorry that we didn't have time, much time together when you were growing up." Und er hat gesagt, es tut mir leid, dass wir nicht so viel Zeit zusammen hatten, als du aufgewachsen bist. And I said to him, "Well, we could plan for eternity." Und habe ich gesagt, ja, aber wir könnten schon Pläne machen für die Ewigkeit. I'd sure love to be able to have time with you in eternity. Ich würde es lieben, Zeit mit dir zu haben in der Ewigkeit. And he said, "Well, that's why I was ringing. Your brother said you knew how to do it." Und da habe ich gesagt, ja, deswegen habe ich angerufen, weil dein Bruder hat gesagt, du weißt, wie das geht. So I had the opportunity to lead him to Jesus. Also hatte ich die Gelegenheit, ihn zum Herrn zu führen. Halleluja. Halleluja. Every day I was bringing my father to the altar, asking the Lord to release his blessing. Und jeden Tag habe ich meinen Vater vor den Altar gebracht und einfach den Herrn gebeten, seinen Segen freizusetzen. I was putting my brother and his new wife on the altar, asking the Lord for blessing. Ich habe auch meinen Bruder und seine Frau vor den Altar gebracht und um Segen gebeten. A week later, my brother and his wife gave their hearts to Jesus. Und eine Woche später haben mein Bruder und seine Frau ihr Leben Jesus gegeben. And last week I got to baptize them both. Und letzte Woche konnte ich sie beide taufen. Halleluja. Yay. Yay, God. You know, I share this because each one of us are uniquely made. Ich teile euch das mit, weil jeder von euch ist einzigartig geschaffen. And there's no one right way to share the gospel. Und es gibt nicht den einen richtigen Weg, das Evangelium zu predigen. But if we will pray, aber wenn wir beten, and if we will listen to the Holy Spirit, und wenn wir auf den Heiligen Geist hören, and if we will believe that it is the will of God to bless people with salvation and life. Und wenn wir glauben, dass es der Wille Gottes ist, die Menschen mit Erlösung und Leben zu segnen. If we will believe that God desires that none should perish but all would have eternal life. Und wenn wir glauben, dass Gott möchte, dass keiner verloren geht und alle das ewige Leben empfangen. If we believe it is the will of God for everyone everywhere to know him and know his love. Wenn wir glauben, dass es sein Wille ist für jeden ihn zu kennen und seine Liebe zu kennen. And if we will believe that he will give us grace in the moment for what we need. Und wir glauben, dass er uns Gnade in dem Moment gibt für das, was wir alles brauchen. We can have confidence that the river of God will flow through us. Dann können wir die Sicherheit haben, dass der Fluss Gottes durch uns fließen wird. So my heart is that as you get opportunity. Und mein Herz ist, dass während du da Gelegenheiten bekommst, that the Lord would show you the best way for you to share the gospel. Dass der Herr dir den besten Weg zeigt, wie du das Evangelium teilen kannst. I like to look at Jesus ministering to the woman at the well. Ich mag es zu sehen, wie Jesus der Dame oder der Frau am Brunnen gedient hat. Picture it. Stell es dir mal vor. Jesus is sitting at the well. Jesus sitzt da an dem Brunnen. Come and sit at the well. There we go. And this Samaritan woman's there. Und da ist diese Samaritanerin. Now Jesus didn't approach it like this. Aber Jesus hat's nicht so gemacht. You are a very sinful woman. Du bist eine sehr sündhafte Frau. I think you should keep your distance from me. Ich glaube, du solltest ein bisschen Abstand halten von mir. Do you know you're going to hell? Du weißt schon, dass du in die Hölle gehst. When we approach people like this, normally they put up a wall of defense. Wenn wir so auf Leute zugehen, dann bauen sie normal eine Mauer auf. But instead, Jesus looked at her. Aber stattdessen hat Jesus sie angeschaut. He says, "Can I have some water?" Und hat gesagt, kann ich ein bisschen Wasser haben? Jewish men were not supposed to interact with dirty Samaritan women. Und jüdische Männer sollten sie eigentlich nicht mit samaritanischen Frauen zusammen sein. In asking for water, he was saying, I accept you. I'm not afraid of you. Und indem er sie um Wasser gebeten hat, hat er ihr gesagt, ich akzeptiere dich, ich verurteile dich nicht. In fact, I am okay with you. Sondern stattdessen, ja, ich bin okay mit dir. I accept you. Ich akzeptiere dich. People need to feel that. Und Leute müssen das spüren. They need to feel that you haven't come to judge them, but that you love them. Sie müssen spüren, dass du nicht gekommen bist, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu lieben. Some people love to speak the truth. Manche Leute lieben es, die Wahrheit zu reden. But don't love to speak the truth in love. Aber sie lieben es nicht, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. You can love to speak the truth, but you need to speak the truth in love. Du kannst es lieben, die Wahrheit zu sprechen, aber du musst es auch lieben, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. And you might think intellectually, well, it makes sense for you to tell them you're a sinner, you're going to hell, you need Jesus. Aber intellektuell macht es vielleicht für dich Sinn zu sagen, du bist ein Sünder, du gehst in die Hölle, du brauchst Jesus. That's true. Das ist wahr. But it's not necessarily wise. Aber es ist nicht unbedingt weise. Because the Bible says that we are to be gentle as doves, wise as serpents. Weil die Bibel sagt, wir sollen sanft wie die Tauben sein und schlau wie die Schlangen. The goodness and kindness of God leads us to repentance. Und die Güte und Freundlichkeit Gottes führt uns zur Buße. I mean, Jesus didn't sit down and just immediately go into word of knowledge. Und Jesus hat sich auch nicht sofort hingesetzt und ist direkt zum Wort der Erkenntnis gekommen. And so you've been married to all these men. Und hat gesagt, ja, du warst mit all diesen Männern verheiratet. But he began a conversation. Sondern er hat einfach erst eine Unterhaltung angefangen. And he said, "Can I have something? Can I have some water?" Und er hat gesagt, ja, kann ich was zu trinken haben? And then he said, "You know, I know that about some living water where people will never thirst again." Und dann hat er gesagt, weißt du, ich kenne da ein lebendiges Wasser, von dem Leute nie wieder dursten werden. And she said, "Well, tell me about that. I don't want to have to keep coming out here to the well all the time." Und dann hat sie gesagt, ja, dann erzähl mir davon, dann muss ich nicht jedes Mal hier zum Brunnen kommen. And he began to talk with her about the living water. Und dann hat er angefangen, ihr zu erzählen von diesem lebendigen Wasser. And then he had the opportunity to introduce the supernatural. Und dann hatte er die Gelegenheit, das Übernatürliche vorzustellen. A sign and a wonder, telling her, I know about your life. Ein Zeichen und ein Wunder, ihr zu sagen, dass er ihr Leben kennt. And I want to show you a new way. Und dass er ihr einen neuen Weg zeigen möchte. And then she went and told everybody, I met a man who knew everything about me. Und dann hat sie es jedem erzählt, hat gesagt, ich habe einen Mann kennengelernt, der alles über mich wusste. And she became the first evangelist. Und sie wurde zur ersten Evangelistin. Leading her whole town to Christ. Hat ihre ganze Stadt zu Jesus geführt. When we have a conversation with people. Wenn wir uns mit Menschen unterhalten. God wants you to reveal the love of God. Dann möchte Gott, dass du die Liebe Gottes offenbarst. He doesn't want people putting up their walls immediately. Er möchte nicht, dass die Leute sofort ihre Mauern hochziehen. He wants them to know that they are loved. Er möchte, dass sie wissen, dass sie geliebt sind. That's why Jesus was known as the friend of sinners. Deswegen war Jesus bekannt als der Freund der Sünder. Because people experienced his love. Weil Leute seine Liebe erfahren haben. The woman caught in adultery. Die Frau, die Ehebruch begangen hatte. He didn't say, well, you deserve it. Der hat nicht gesagt, oh, du, das hast du jetzt auch verdient. He looked at her. He said, woman, who condemns you? Und er hat sie angeschaut und hat gesagt, wer verurteilt dich? Neither do I condemn you. Und er hat gesagt, ja, dann verurteile ich dich auch nicht. Go and sin no more. Geh und sündige nicht mehr. He loved her. Er hat sie geliebt. He set her free. Er hat sie freigesetzt. The rich young ruler. Der reiche Jüngling, who wanted to engage with Jesus on an intellectual level, der auf intellektuelle Weise mit dem Herrn in Kontakt treten wollte, wanted to work out how can I do it? I've done all these things. How can I do it? What else do I need to do so I can have everlasting life? Der wissen wollte, ja, was kann ich noch tun, damit ich einfach ewiges Leben habe? Ich habe das alles schon gemacht. In the middle of that conversation, mitten in dieser Unterhaltung, we read, Jesus looked at him and loved him. Heißt es, dass da steht, da Jesus schaut ihn an und liebte ihn. Oh, it's one of my favorite verses in the Bible. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. The fact that you could look at somebody, die Tatsache, dass du jemanden anschauen kannst, and they could experience the love of God, und dass sie die Liebe Gottes erleben können. Wow. That when you're talking with them, just looking at them, that they would be aware. Dass wenn du mit ihnen sprichst, dass einfach, wenn du mit ihnen sprichst, die das dessen bewusst sind. That God would leap through your eyes and love them. Dass Gott durch deine Augen springt und sie liebt. Ooh, that's exciting. Das ist spannend. And he, even though the rich young ruler didn't respond right at that moment. Und auch wenn der reiche Jüngling in dem Moment nicht reagiert hat. I believe he had an encounter. Glaube ich, hat er trotzdem einfach eine Begegnung gehabt. That would mark him forever. Die ihn für immer getroffen hat. And at the right time, God can take these seeds that are sown. Und zur richtigen Zeit kann Gott diese Samen nehmen, die gesät wurden. And produce fruit. Und eine Frucht hervorbringen. The word of the Lord sent forth does not return to him void, but it accomplishes what it sent forth to do. Das Wort Gottes, das ausgesandt wird, kehrt nicht leer zurück, sondern bewirkt, zu was es ausgesandt wurde. Many people have, particularly in Germany, would have an awareness of the fact that many people believe in God and Jesus. Also in, vor allem auch in Deutschland haben viele das Bewusstsein, dass Menschen an Gott glauben, auch an Jesus. Sadly, they probably also have an understanding or a belief that religion is hard and judgmental. Aber sie haben traurigerweise auch so diesen Glauben, dass Religion hart und verdammend ist. And legalistic and a whole set of rules. Und gesetzlich und mit allerlei Regeln versehen. But we have the opportunity. Aber wir haben die Gelegenheit. Just like Jesus. Genau wie Jesus. To present something that they are longing for. Etwas zu präsentieren, wonach sie sich sehnen. The whole earth is longing and groaning, waiting for the manifestation of the sons of God. Die ganze Erde sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. What is that? Was ist das? The world is waiting to see him in you. Die Welt wartet darauf, ihn in dir zu sehen. To experience as you step into their presence. Dass sie erfahren, wenn du in seine Gegenwart kommst, in ihre Gegenwart kommst. They would experience the presence of God. Dass sie die Gegenwart Gottes erleben werden. It's beautiful. Das ist wunderbar. It's true. Das ist wahr. But that's why we need to know who we are and what we carry. Aber deswegen müssen wir auch wissen, wer wir sind und was wir tragen. When you approach somebody and you just think, Oh, I hope they're gonna be okay with me talking to them. Wenn du auf jemanden zugehst und du dir einfach nur denkst, oh, ich hoffe mal, es ist okay, dass ich mit der Person jetzt rede. As a man thinks in his heart, so is he. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. When the spies went into the promised land. Als die Spione ins verheißene Land gegangen sind. Most of them said, we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in theirs. Da haben sie gesagt, oh, wir waren wie so Grashüpfer in ihren Augen und so waren wir auch in unseren. And when you are like a grasshopper in your own sight. Und wenn du wie so ein Grashüpfer in deinem eigenen Augen bist, you will be like that in their eyes. Dann wirst du in deren Augen auch so sein. But if instead you believe in your heart, I am full of power by the Spirit of the Lord. Aber wenn du stattdessen in deinem Herz glaubst, ich bin voll der Kraft durch den Heiligen Geist. I carry his presence. Ich trage seine Gegenwart. It's no longer me who lives, but Christ who lives in me. Es ist nicht mehr ich, der lebt, sondern es ist Christus, der in mir lebt. The Spirit of the Sovereign God is upon me. Der Geist des Gottes ist auf mir. To preach the good news of the gospel. Die gute Nachricht zu verkünden. To move in the power of Christ. In der Kraft Gottes zu wirken. The same works that he did and greater works I will do. Dieselben Werke, die er getan hat, und noch größere Werke werde ich tun. The same Spirit that raised Christ from the dead is upon me. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, ist auf mir. And when I speak to people, they sense the presence of God. Und wenn ich zu Menschen spreche, dann spüren sie die Gegenwart Gottes. Remember when Jesus was walking with the man on the road to Emmaus? Wisst ihr noch, als Jesus mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gesprochen hat? They said, did not our hearts burn within us? Da haben sie gesagt, haben nicht unsere Herzen in uns gebrannt? You know, when you talk to somebody in the power of the Holy Spirit. Weißt du, wenn du mit jemandem sprichst in der Kraft des Heiligen Geistes? Knowing who you are. Im Bewusstsein dessen, wer du bist. People's hearts will burn. Dann werden die Herzen der Menschen brennen. They will experience God. Sie werden Gott erfahren. Halleluja. Halleluja. It's exciting. Das ist aufregend. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Luke 18, Vers 16. In Lukas 18, Vers 16. Then Jesus called for the children and said to the disciples, let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. I tell you the truth, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter into it. Jesus aber rief sie herzu und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, wird nicht in dasselbe eingehen. You know, God wants us to become like little children. Gott möchte, dass wir werden wie die kleinen Kinder. So that when we share the gospel, we're not coming in as arrogant know-it-alls. Dass wenn wir das Evangelium teilen, dass wir nicht so arrogant rüberkommen. But that we're coming with a childlike humility. Sondern dass wir mit einer kindlichen Demut kommen. That doesn't engage in intellectual arguments. Die sich nicht auf intellektuelle Argumente einlässt. But instead comes in the spirit and the power of Christ. Sondern die im Geist und in der Kraft Gottes kommt. No, it's good to know the word of God. Es ist gut, das Wort Gottes zu kennen. But I like a good debate. Und ich mag auch eine gute Debatte. I like a good argument actually. Ich mag ein gutes Argument. But I can get quite arrogant when I start getting into debating mode. Aber ich kann auch sehr arrogant werden, wenn ich in diesen Debattiermodus verfalle. And does anyone know what I'm talking about? Versteht ihr, worüber ich spreche? Like, yeah, I get a bit competitive. I quite like to win an argument. Ja, dann werde ich sehr konkurrenz. Yeah, I'll have an intellectual debate with you. Dann will ich die Debatte gewinnen. But that is not the way of the kingdom. Aber das ist nicht der Weg des Königreichs. It's a way of displaying your intellect and your debating abilities. Es ist eine Art, wie du deinen Intellekt beweisen kannst. God says instead humble yourself like little children. Aber Gott sagt stattdessen demütigt euch wie Kinder. And come in a humility that would wash people's feet. und kommt in einer Demut, die den Leuten die Füße wäscht. Not puffed up and proud about what I know. Nicht aufgeplustert über das, was ich alles weiß. Oh man, I've seen people who are like that. Oh, ich habe Leute gesehen, die so sind. I've been someone that's like that. Und ich war auch jemand, der so war. And it's not fun. Und das macht keinen Spaß. Have you ever seen someone on the street trying to preach the gospel? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der auf der Straße war und das Evangelium verkündet hat? And they are angry and like self-righteous is the way it feels they're preaching. Die sind so wütend und selbstgerecht und so fühlt sich das dann auch an. But you know, probably their motives are very good. Aber ihre Motive sind wahrscheinlich auch gut. But the tone doesn't reflect the smiling eyes of Jesus. Aber ihr Ton reflektiert nicht die lächelnden Augen von Jesus. They're out there doing the best that they can with the arguments that they have. Sie machen einfach das Beste, was sie können mit den Argumenten, die sie da haben. And God bless them. I hope that they have fruit. Und Gott segne sie. Ich hoffe auch, dass sie Frucht haben. But I wonder if maybe sometimes it makes people turn off and say, you know, Christians are judgmental and angry. Aber ich glaube, manchmal wirkt es auch dazu, führt es dazu, dass die Leute einfach dann nicht mehr zuhören. When my daughter started to come back into relationship with us, she still wasn't saved. Als meine Tochter angefangen hat, wieder eine Beziehung zu uns aufzubauen, da war sie immer noch nicht errettet. And she was wearing things that I didn't approve of. Und sie hat Dinge angehabt, die ich nicht gut fand. She had attitudes I didn't approve of. Sie hatte Einstellungen, die ich nicht gut fand. And I would look at her and I'd think, I don't like what she's saying or what she's doing. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, oh, ich mag nicht, was sie da sagt oder was sie da tut. But I'd be smiling on the outside, trying to be nice. Aber ich habe nach außen hin gelächelt und versucht, nett zu sein. And my daughter would say, stop thinking that about me. Und meine Tochter hat dann gesagt, hör auf, so über zu mich zu denken. I'm like, oh, this is so hard, God. Und ich habe gesagt, oh, das ist so schwer, Gott. She's very prophetic. Sie ist sehr prophetisch. And so I had a dream. Also hatte ich einen Traum. And in the dream I took my daughter to the doctor. Und im Traum habe ich meine Tochter zum Arzt gebracht. And in the dream I was like expecting the doctor to fix her. Und im Traum habe ich so erwartet, dass der Arzt sie zurechtbringt, in Ordnung bringt. But the doctor pulled out all these presents from behind his desk. Und der Arzt hat all diese Geschenke von seinem Tisch hervorgebracht. Und ich habe dem Arzt angeschaut und gesagt, was machst du da? And the doctor looked at me very sternly. Und der Arzt hat mich sehr ernst angeschaut. He said, you don't know how special she is. Und hat gesagt, du weißt gar nicht, wie besonders sie ist. And then the dream changed and I saw her. I was sitting with her outside and she was crying over a breakup with her boyfriend and then the dream ended. Und dann hat der Traum sich so gewandelt und ich saß mit ihr draußen und sie hat geweint über ein Ende mit ihrem Freund, Beziehungsende. And when I woke up, I knew that the Lord had spoken to me about his strategy. Und als ich aufgewacht war, wusste ich, dass der Herr zu mir gesprochen hat bezüglich meiner Strategie. As a parent of an adult child, if she was my eldest, I really struggled with not letting her know all the time that I disapproved of her behavior. Als Mutter eines meiner Tochter und auch sie war meine Älteste, hatte ich eine schwere Zeit, sie nicht immer wissen zu lassen von den Dingen, die ich nicht gut fand, die sie macht. And of course, we don't wink at sin, we don't approve of sin. Und natürlich heißen wir Sünde nicht gut. But my approach was not working. She kept putting a wall up. Aber mein Ansatz hat einfach nicht funktioniert, weil sie einfach immer diese Mauer dann aufgebaut hat. And I heard the Lord say to me, "Your thoughts are defining her." Und dann habe ich gehört, wie der Herr mir gesagt hat, deine Gedanken definieren sie. That what she sees from you is what she believes my attitude toward her is. Was sie sieht, dass du glaubst, ist, was sie glaubt, dass meine Einstellung ihr gegenüber ist. And he said, I want you to start treating her as though she was already saved, already worshiping Jesus. Und er hat mir gesagt dann, ich möchte, dass du sie behandelst, als wäre sie schon errettet, als würde sie schon Jesus preisen. Talk to her as though she's already a sister in Christ that you respect. Rede mit ihr, als wäre sie schon eine Schwester in Christus, die du auch respektierst. And when I had that dream, I felt God permission me to do that. Und als ich diesen Traum hatte, habe ich gespürt, wie Gott mir die Erlaubnis gegeben hat, das zu tun. That went against my parental thinking. Auch wenn es gegen mein elterliches Denken ging. So instead of being judgmental, I would imagine her preaching the gospel and worshiping the Lord. Also statt sie zu verurteilen, habe ich sie mir vorgestellt, wie sie das Evangelium predigt, wie sie den Herrn anbetet. And I started treating her just like I would treat someone that I respected in the body of Christ. Und ich habe sie behandelt wie jemanden, den ich respektiere im Leib Christi. And that suddenly made her feel free to actually come back in. Und das hat sie wirklich frei fühlen lassen, wieder reinzukommen. It's the goodness and kindness of God that leads us to repentance. Es ist die Güte und die Freundlichkeit Gottes, die uns zur Buße führt. Again, this is not a formula. Und das ist jetzt aber keine Formel. But it's an opportunity. Aber es ist eine Gelegenheit. And I believe the Holy Spirit today wants to do something very special in the lives of people who encounter him. Und ich glaube, heute möchte Gott etwas Besonderes tun in den Leben, denen wir begegnen werden. We're going to pray right now. Wir werden jetzt beten. And I'm going to ask the Holy Spirit to release an impartation of his grace to share the word of God with power and signs and wonders following. Und ich werde eine Zuteilung freisetzen, dass ihr die Kraft habt, das Wort Gottes in Kraft zu predigen. You know, before my brother came to Christ, a year before, I had prayed for him for a skin cancer on his hand. Bevor mein Bruder zum Glauben kam, habe ich für ihn gebetet für einen Hautkrebs, den er auf seiner Hand hatte. His girlfriend said, "Oh, ask your sister to pray. She's got magic." Seine Freundin hat gesagt, ja, frag doch deine Schwester, dass sie betet, sie hat da diese Magie. I said, you know it's not magic, Andrew. Und dann habe ich gesagt, Andrew, du weißt, das ist keine Magie. But I prayed anyway in the name of Jesus. Aber ich habe trotzdem gebetet Emily im Namen and I both Jesus. Prayed for him. Und ja, wir haben für ihn gebetet. And we just had a couple of hours with him in Vietnam. Und wir hatten einfach ein paar Stunden mit ihm in Vietnam. And then the next day he sent me a picture where the skin cancer had fallen off and he had beautiful pink skin underneath. Und dann hat er mir am nächsten Tag ein Bild gesendet, wo der Hautkrebs komplett weg war und die Haut ganz normal aussah. Then over the next few years we started having God conversations. Und die nächsten Jahre hatten wir Unterhaltungen über Gott. And then last year he told my father to get saved and then he got saved. Und letztes Jahr hat er meinen Vater zum Glauben geführt und dann kam er auch zum Glauben. So the good of God needs to be demonstrated with power. Also die Güte Gottes muss demonstriert werden in Power, in Whether Kraft. It's the demonstration of a prophetic word, a word of knowledge, a healing. Ob es eine Demonstration ist oder ein Wort der Erkenntnis oder eine Heilung. Or an experience of his love. Oder einfach eine Erfahrung seiner Liebe. We can all pray a blessing. Wir können alle für Segen beten. Oh Lord, that I just thank you for this beautiful person. Oh Herr, ich danke dir für diese wunderschöne Person. God, I ask that you'd help them to become aware of your love for them. Herr, ich bitte dich, dass du sie bewusst sein lässt deiner Liebe. Let them know that you've known them from before they were born and that you love them. Lass sie wissen, dass du sie kanntest, bevor sie überhaupt geboren waren und dass du sie liebst. Help them to experience your great love and know that you are wanting to have a relationship with them. Bless them, Father. Lass sie deine Liebe wissen und wissen, dass du eine Beziehung mit ihr haben willst, in Jesu Namen. We can all do that. Das können wir alle tun. And you know, when you're doing that, und weißt du, wenn du das tust, believing what you're carrying, an das glaubst, was du trägst, most people will never have experienced a stranger do that for them. Die meisten Leute haben es noch nie erlebt, dass ein Fremder das für sie macht. And how will that affect them? Und wie wird das sie beeinflussen? He says, if you bless someone with a glass of water in my name, you've done it to me. Jesus sagt, wenn ihr jemanden mit einem Glas Wasser in meinem Namen segnet, dann habt ihr das mir getan. So what I wanted to do for this last amount of time. Also was ich in dieser letzten Zeit jetzt noch tun will, is I want to pray. Ich möchte beten. I'm going to pray for an impartation. Ich werde für eine Zuteilung beten. But then I also want us to take some time to intercede for those that we are going to meet today. Aber dann möchte ich auch, dass wir uns Zeit nehmen, für die Fürbitte zu leisten, denen wir heute begegnen werden. There are people on the street today that will be like my Jessica. Da gibt's Leute auf der Straße heute, die wie meine Jessica sind. Who have mothers or fathers or grandmothers that have been praying for them. Die Mütter oder Großeltern haben, die für sie gebetet haben. And as we pray in the Spirit, und während wir im Geist beten, God will set things up. Wird Gott die Dinge setzen. And lead you to the right people. Und dich zur richtigen Person führen. As we pray in the Spirit, we're uttering mysteries to God. Wenn wir im Geist beten, dann beten wir Geheimnisse zu Gott. Those mysteries are being downloaded to us. Und diese Geheimnisse empfangen wir. And we're praying the perfect will of God. Und wir beten den perfekten Willen Gottes. He's interceding through us about things we don't even know. Er macht durch uns Fürbitte über Dinge, von denen wir gar nichts wissen. So right now I'm going to pray for an impartation just where you're sitting. Und jetzt werde ich für eine Zuteilung beten, gerade da, wo du sitzt. God has anointed me for souls. Und Gott hat mich gesalbt für Seelen. And I'm going to pray for that anointing for souls to come upon you. Und ich werde beten, dass diese Salbung für die Seelen auf dich kommt. And then I want us to take this next 20 minutes to actually intercede and pray in the Spirit. Und dann möchte ich, dass wir die nächsten 20 Minuten wirklich nutzen, um Fürbitte zu leisten im Geist. Does anybody not yet have a prayer language where you speak in tongues? Gibt es hier jemanden, der noch nicht diese Gebetssprache hat, wo du in Zungen reden kannst? Is there some people? Yes. Gibt's da jemanden? I'm going to pray for you today. Und für euch werde ich heute beten. And God is going to give you a release of His power, of His Holy Spirit, to pray in the Spirit. Und der Herr wird dir das freisetzen, dass du im Geist beten kannst. So after I pray this impartation, also nachdem ich diese Zuteilung gebetet habe, I want all of us to find a space. You can kneel where you are, you can sit, but I want you to start to intercede in the Spirit. Da möchte ich, dass ihr euch einen Platz sucht. Ihr könnt knien oder ihr könnt euch hinsetzen, aber ich möchte, dass ihr betet im Geist. To pray from here. Dass ihr von hier betet. And as we pray from here, pray with our minds. Und dass wir von da aus in unserem Verstand beten. Paul says, pray with your spirit and pray with your mind. Paulus sagt, dass wir in unserem Geist beten sollen und in unserem Verstand beten and sollen. And as we intercede, pray with your mind, pray with your spirit and believe that God is praying through you, for you to lead you and praying for the ones that you will be led to. Und während wir so beten im Geist und im Verstand, dass der Herr dich führt zu denen, für die du beten sollst. You know, most Christians have never prayed in tongues for more than 5 minutes. Viele Christen haben noch nie länger als 5 Minuten in Zungen gebetet. It's true. Das ist die Wahrheit. But after about 5 minutes, aber nach etwa 5 Minuten, it actually starts to really. Oh, it really starts to flow. Da geht's erst so richtig los, da fängt's richtig an zu fließen. And the Holy Spirit will start to get you to come into agreement with what he's praying in your mind. Und der Heilige Geist wird dich in deinem Verstand mit dem übereinstimmen lassen, für was du beten sollst. And he who prays in an unknown tongue edifies himself, builds himself up on his most holy faith. Und wer in Zungen betet, der erbaut sich selbst auch in seinem Glauben. And we can intercede like I interceded for my daughter. Und wir können Fürbitte leisten, wie ich für meine Tochter Fürbitte geleistet habe. We're going to intercede for people that are going to experience Christ today. Wir können für Leute Fürbitte leisten, die Christus heute erleben. And this is going to be so powerful. Und das wird so stark werden. And during that time when we start to intercede. Und in der Zeit, wo wir Fürbitte leisten. Those people who haven't yet received a prayer language. Diejenigen, die noch keine Gebetssprache empfangen haben. I want you to come out here. Ich möchte, dass ihr hierher kommt. And I'm going to pray with you. Und ich werde mit euch beten. And you're going to receive power from on high. Und ihr werdet die Kraft von oben empfangen. And be activated in your prayer language. Und werdet aktiviert in eurer Gebetssprache. Hooray! Hurra! It'll be so wonderful. Und das wird so wunderbar werden. So why don't you lift your hands right now? Also warum hebt ihr einfach eure Hände? Holy Spirit. Heiliger Geist. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. Come Lord. Komm Herr. More Lord. Mehr Herr. We acknowledge our deep need of you. Wir erkennen an, dass wir dich brauchen. Come and fill us afresh. Füll uns frisch. Right now, Holy Spirit. Gerade jetzt, Heiliger Geist. I release a fresh impartation for souls. Ich setze eine frische Zuteilung für Seelen frei. Lord, for miracles, signs and wonders. Herr, für Wunder, Zeichen und Wunder. In the name of your holy servant Jesus. Im Namen deines heiligen Sohnes Jesus. I declare many will be saved and healed and delivered. Ich setze frei, dass viele geheilt und befreit werden. That people will experience God through their smiles, through their hands, through their eyes, through their words. Dass durch ihre Augen, durch ihre Lächeln Leute Gott erleben werden. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord, for that impartation now in Jesus' name. Danke, Herr, für die Zuteilung jetzt in Jesu Namen. The anointing for the revelatory gifts. Die Salbung für die Offenbarungsgaben. Words of knowledge. Worte der Erkenntnis. Words of prophecy. Worte der Prophetie. Tongues and interpretation of tongues. Die Zungensprache und Words die Auslegung of wisdom. Der Zungen. Worte der Weisheit. Discernment. Der Worte der Unterscheidung. Oh God, we receive your grace. Herr, wir empfangen deine Gnade. Oh hallelujah. Now you can turn and you can either you can kneel or you can sit or you can walk, you can do whatever you want. But let's now take this time and intercede in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray with your mind. Aber bete im Geist. Don't be polite. We're going to intercede for our city. We're going to intercede for these people. Wir werden Fürbitte für die Menschen leisten. And if you don't yet have your prayer language, und wenn du die Gebetssprache noch nicht hast, I want you to come out the front here. Dann möchte ich, dass du hier nach vorne kommst. And we're going to pray for you. Und wir werden für dich beten. To receive the baptism of the Holy Ghost and fire. Dass du die Taufe im Heiligen Geist mit Feuer empfängst. But let's be praying now in Jesus' name. Aber lass uns jetzt beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Bet im Geist, wirklich für diese göttlichen Begegnungen, für diese göttlichen Begegnungen, dass er dich auf die Menschen zuführt, die gerade jetzt vielleicht in so einer Schlüsselsituation sind, wie es die Tochter von Catherine war. Lasst uns beten für solche Begegnungen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Erheb deine Stimme. Lass uns wirklich über die klassischen 5 Minuten hinausgehen und wirklich im Geist wirklich die Wege bahnen für das, was er geplant hat. Thank you. Come on, let's continue to intercede. Praying with your mind, praying with your spirit. Leistet weiter für bitte. Betet mit eurem Verstand, betet mit eurem Geist. Redet weiter in Sprachen. Kehrt namana lama sokora badarara. Ora basikara la la la basikara la la la la la la. Ora katakara la basikara. Kora basikara la la la la la. Und während du betest für die Verlorenen, dass sie hereinkommen in das Reich Gottes, mach dir bewusst, dass er dich berufen und bestimmt hat und bevollmächtigt hat, um der Kanal zu sein, dass es passiert durch dich. Halleluja, da ist ein Überfluss in dir. Da ist ein Überfluss, wie Catherine gesagt hat, da ist ein Überfluss in dir. Da ist ein Überfluss in dir. Halleluja, du bist der Segen für die Menschen. Du bist der Kontaktpunkt für die Menschen. Kerabasanda karabando korabasanda da da da da da. Orabasanda karalabasi karadada. Und er wird dir die richtige Inspiration geben. Ein einfaches Wort, einen einfachen Satz vielleicht, um sie anzusprechen. Einen einfachen Satz, wo du einfach sagst, ja, kann ich dich segnen? Kann ich dich segnen? Halleluja. Oh, Shekaranana, er inspiriert dich. Er inspiriert dich. Keramando Korabasanda, da ist eine Leichtigkeit. Vater, wir danken dir für eine Leichtigkeit im Geist, Herr. Oh, wir danken dir für eine Leichtigkeit, Herr. Oh, Rebasanda Karamando Korabasanda Karalamando. Erabasondo no no no mosia da la mando do do do do. Hey, Rando Korabasi Karadara. As we're praying in the spirit, begin to picture God sending his angels, setting up divine situations. Während wir beten, fang an, Gott dir vorzustellen, wie er seine Engel sendet, wie er göttliche Bewegungen schickt. Begin to picture it with your sanctified imagination, the Holy Spirit setting up divine appointments for the people to be there at the right time. Stell dir vor, wie der Heilige Geist göttliche Begegnungen schickt. Thank you, Lord. Danke, Herr. For our loved ones who are not yet saved. Für unsere Geliebten, die noch nicht errettet sind. That you go out after these ones, Lord. Dass du ihnen nachgehst. We call them into the kingdom. Wir rufen sie ins Königreich. Come home in Jesus' name. Komm in Jesu Namen. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Make yourself real to them. Danke, dass du ihnen begegnest. Lord, do exceedingly abundantly above all we could ask, hope or think this afternoon. Über das, was wir bitten oder denken können, hinaus. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We don't go in our own strength. Wir gehen in deiner Stärke. We go in the power of your Spirit. Wir gehen in der Kraft deines Geistes. You've divinely set up opportunities for us. Du setzt Gelegenheiten göttlich ein. Lead us to the right ones. führe uns zu den richtigen Personen. Let your Holy Spirit catch people's hearts. Lass deinen Heiligen Geist die Herzen der Menschen gewinnen. Capture their attention. Ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Change their hearts. Verändere ihre Herzen. Open the hearts of the people to Jesus. Öffne die Herzen der Menschen zu Jesus. Let many be saved and healed and delivered. Lass viele errettet, geheilt und freigesetzt Stuttgart werden. Stuttgart für Jesus. Stuttgart für Jesus. Stuttgart für Jesus. Stuttgart für Jesus. Stuttgart für Jesus. Stuttgart für Jesus. The Lord, let this be a holy hub of your presence. This city be a holy hub of your presence. Lass dies ein heiliger Hafen deiner Gegenwart sein. We declare open heavens over Stuttgart. Wir deklarieren einen offenen Himmel über Stuttgart. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. We bring before you all the prayers that have been prayed for this city. Wir beten für diese Stadt. And we say we present them up to you. Und wir präsentieren unsere Gebete zu dir. And Lord, we thank you. We ask that we will reap where others have sown. Und wir danken dir, dass wir ernten werden, was andere gesät haben. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Use our tongues, Lord. Benutze unsere Zungen, Herr. To pray your perfect will for people. Um deinen perfekten Willen für die Menschen freizusetzen. To bring breakthrough for salvation. Um Durchbruch und Errettung zu bringen. Release healing. Setze Heilung frei. Release words of knowledge. Setze Worte der Erkenntnis frei. Prophecy. Signs and wonders. Zeichen und Wunder. Give us favor in the city this afternoon. Gib uns Gunst in der Stadt heute Nachmittag. Oh, help us, Holy Spirit. Hilf uns, Heiliger Geist. Help us, Holy Spirit. Hilf uns, Heiliger Geist. We receive your grace. Wir empfangen deine Gnade. We thank you for your favor. Wir danken dir für deine Gunst. We ask for the release of your river to flow through the streets of Stuttgart. Wir danken dir für die Freisetzung deiner Gunst in Stuttgart. Release of your river in our city. Für das Freisetzen deines Stromes in unserer Stadt. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Flood this city with your presence. Flute diese Stadt mit deiner Gegenwart. Use us, O God. Überflute uns. Here I am, send me. Hier bin ich, sende mich. I put myself on the altar. Ich bringe mich vor den Altar. And I thank you that you can use me. Und ich danke dir, dass du mich benutzen for kannst. Your glory. Für deine Herrlichkeit. I thank you, Lord, it's no longer me who lives, but Christ who lives in me. Ich danke dir, dass es nicht mehr ich bin, der lebt, sondern dass es Christus ist, der in mir lebt. Komm, Heiliger Geist. Set my life on fire. Entzünde mein Leben. Let my life be a bright shining light for the kingdom. Lass mein Leben ein helles, leuchtendes Leben sein für das Königreich. Holy Spirit, come. Heiliger Geist, komm. More, Lord. Mehr, Herr. Rebo su de de. Vater, wir setzen frei, dass jeder Einzelne heute Nachmittag, Herr, mindestens eine Begegnung hat, Herr, mit einer Person, die dich noch nicht kennt, Herr, und wirklich deinen Segen, Herr, deine Herrlichkeit weitergeben kann, Herr. Deine Zeichen, deine Wunder, Herr. Danke, Herr, für göttliche Begegnungen, Herr. Danke, Herr, für göttliche Segnungen, Herr. Danke, Herr, dass wir sehen werden, Herr, dass du die Gefangenen Zions nach Hause führst. Halleluja, Herr. Du führst die Gefangenen nach Hause. Oh, bring zurück. Bring zurück unsere Gefangenen. Oh, bring zurück unsere Gefangenen. Oh, bring zurück die Gefangenen in Stuttgart. Bring zurück die Gefangenen in Baden-Württemberg. Bring zurück die Gefangenen in Deutschland. Oh, bring zurück die Gefangenen. Oh, Eramanda Karabasi Kadalabaso Korobosararara. Oh, komm noch eine Minute, komm noch eine Minute. Oh, der Mann da Karabasi alabaso ro ro ro boschara la la mando do do lo. Era la mascio coro bossanda la mando do lo lo mondo do do do. Oh, oh. Shada karabanda karabasi adarara. Shakararara. Shakararabasi akararakara. Whoa. Whoa. Oh. Oh. Halleluja. Halleluja. Oh. Danke, Herr, für die Ernte. Danke, Herr, für die Ernte. Psalm 126 heißt es: Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem zurückführte, da war es für uns wie ein Traum. Hoffnung für alle sagt, wir lachten aus vollem Hals und wir jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Also nach der Trockenheit neue Bäche kommen. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinen gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Halleluja. Lass uns das im Glauben säen. Lass uns im Glauben diese Freude säen. Halleluja, dass wir im Jubel ernten. Halleluja. Oh, wir säen mit Tränen, wir säen in Fürbitte, wir säen im Gebet, wir säen im Geben, wir säen im Gehen und wir bringen nach Hause im Jubel. Halleluja. Oh, wie viele sind bereit für einen Jubeltag heute? Einen mächtigen Erntetag. Halleluja. Also Stuttgart ist bereit für eine mächtige Ernte. Halleluja. Halleluja. Ich habe es gehört von den Evangelisten, die diese Woche schon unterwegs waren in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie viele allein sich in Stuttgart bekehrt haben diese Woche. 17 Leute haben sich auf der Straße bekehrt schon in Stuttgart. Halleluja. In nur einem Einsatz. Halleluja. Die Woche über bei den Evangelisten um die 50 Leute haben sich bekehrt. 47 haben sich bekehrt insgesamt. Halleluja. Preis den Herrn. Und heute Nachmittag glauben wir nochmal für mindestens 50 weitere, 100 weitere. Amen. In Jesu Namen. Seid ihr dabei? Halleluja. Halleluja. Oh, wir sind die Säleute, die den Samen aussäen. Halleluja. Und wir werden im Jubel ernten. Amen. Halleluja. Amen und Amen.